Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Hört das Wort Gottes. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Der, der heilig ist und dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten. Und ich werde dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird. Und auch meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns das ermöglichst, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu uns sprichst und dass wir darauf achten, was du uns zu sagen hast. Herr, ich bitte dich, dass wir wirklich uns voll darauf konzentrieren können, was du zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du uns verstehen lässt, und zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Dass wir dein Wort ganz tief in unser Herz hineinlassen und uns verändern lassen dadurch. Amen. Ja, heute geht es um den 6. der 7 Briefe an die Gemeinden in Kleinasien. Wir sind also fast mit der Predigtreihe fertig. Und diese 6. Gemeinde befindet sich in Philadelphia. Das liegt auch in Kleinasien, nicht in den USA. Und diese Gemeinde in Philadelphia, müsst ihr mal drauf achten, die stellt einen ganz großen Kontrast zu der Stadt dar, in der sie sich befindet. Denn die Stadt Philadelphia war eine wichtige Handelsstadt. Noch bedeutsamer ist aber in der Geschichte, dass die Stadt in kürzester Zeit mehrfach durch Erdbeben zerstört worden ist. Also immer wieder wurde sie durch Erdbeben erschüttert und zerstört und jedes Mal wurde die Stadt neu aufgebaut. Und dabei bekam sie immer auch einen neuen Namen. Also beim ersten Mal, als sie komplett zerstört wurde, bekam sie den Namen Neo-Caesarea. Das bedeutet die neue Stadt des Kaisers. Und sie wurde zu Ehren des römischen Kaisers wieder aufgebaut. Er hat einen großen Tempel bekommen und wurde dort angebetet. Nur wenige Jahrzehnte später ist die Stadt wieder zerstört worden, teilweise. Sie bekam wieder einen neuen Namen, nämlich Flavia. Es ist also wirklich keine beständige Stadt, Philadelphia. Immer in Aufruhr, immer wieder zerstört worden. Und ganz im Gegenteil die Gemeinde vor Ort. Es ist eine sehr kleine Gemeinde. Es gibt nur wenige Christen in der Stadt. Aber es ist interessant, wie sie beschrieben werden in diesem Text. Und zwar hat die Gemeinde ganz viele Ähnlichkeiten zu der Gemeinde in Smyrna. Vielleicht erinnert ihr euch, Smyrna, das war die 2. der 7 Gemeinden. Und da war wirklich Verfolgung extrem stark. Die Christen wurden bis zum Tod verfolgt. Ich habe euch erzählt von Polycarp, der Älteste der Gemeinde, der Gemeindeleiter. Er wurde mit 87 Jahren, glaube ich, bei lebendigem Leibe verbrannt, weil er Christ war. Und so ähnlich war das auch in dieser Stadt in Philadelphia. Vor allem wurden die Christen von Juden verfolgt, die eben Jesus nicht als Gottes Sohn ansahen, sondern als ein Gotteslästerer sogar. Zumindest von manchen jüdischen Gruppierungen. Und die Gemeinde wurde extrem verfolgt. Und trotzdem wird sie als ganz standhaft und beständig beschrieben. Im Gegenteil zu der Stadt. Das ist der Hintergrund und nun schauen wir uns mal den Text an. In Vers 7 beginnt es. Und wie in jedem Brief von diesen 7 Briefen beginnt der Text, in dem Jesus sich vorstellt. Er stellt sich vor mit 3 Attributen. Er schreibt in Vers 7, der, der heilig ist und der, dessen Wort wahr ist und der, der den Schlüssel Davids hat. Der, der heilig ist. Jesus sagt, ich bin heilig. Und was bedeutet das? In der ganzen Bibel lesen wir davon, Gott ist heilig. Zum Beispiel in Jesaja 6, Vers 3, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Aber was heißt das eigentlich? Heiligkeit bedeutet eigentlich sowas wie, bei Gott, bei Jesus ist nichts Schlechtes, keinerlei Sünde, nichts Böses, keine bösen Gedanken, im Gegenteil, nur Gutes. Die Bibel sagt, Gott ist die Quelle von allem Guten, was es gibt. Also wenn wir rausschauen, das muss ganz schön viel Gutes sein in Gott. Gott ist die Quelle von allem Bösen. Im Gegenteil, nichts Böses kann in Gottes Gegenwart bestehen. Das ist Gottes Heiligkeit. Und immer wieder, wenn wir in der Bibel lesen von Menschen, die Gott oder Jesus in seiner Heiligkeit erkennen oder auch nur einen Boten von Gott, einen Engel, immer wieder passiert sowas Interessantes, sie fallen zu Boden und sie können nicht aufstehen, sie wagen es nicht aufzublicken. So ähnlich ist das auch am Anfang der Offenbarung. Dort Johannes, der die Offenbarung schreibt, ein Apostel, er sieht Jesus, wie er im Himmel sitzt. Und dieser Jesus ist so heilig, dass Johannes schreibt in Offenbarung 1, Vers 17, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus ist heilig. Könnt euch das so vorstellen wie die Sonne, die jetzt total scheint und die ist total wichtig für uns. Ja, sie bringt Wärme, sie bringt Licht. Aber wenn man mal versucht, mit seinen Augen lange in die Sonne zu schauen, sollten wir nicht machen, das halten wir nicht aus. Ja? Oder wenn man versucht, der Sonne zu nahe zu kommen mit einem Raumschiff, schaffen wir nicht, wir verbrennen. Und es ist jetzt vielleicht kein perfektes Beispiel, aber so ein bisschen ist das mit Gottes Heiligkeit. Wenn wir Gottes Heiligkeit erkennen, erkennen wir zugleich unsere Unheiligkeit. Alles, was schlecht in unserem Herzen ist und diese Unheiligkeit, diese Sünde verhindert ist, dass wir zu Gott kommen können. Jesus ist heilig. Und er ist der, dessen Wort wahr ist. Und das ist eine steile These. Wenn Jesus die Wahrheit ist, wenn alle Worte von Jesus wahr sind, wenn Gottes Wort wahr ist, alles, dann hat das ganz schöne Konsequenzen für unser Leben. Und wir können jetzt darauf nicht weiter eingehen, aber ich ermutige euch mal, überlegt euch mal, allein wenn das wahr ist, was in diesem Text steht, in Offenbarung 3, Vers 7 bis 13, wenn nur das wahr ist, was hat das für Konsequenzen für dein Leben? Und jetzt, wenn die ganze Bibel wahr ist? Als drittes beschreibt sich Jesus als der, der den Schlüssel Davids hat. Und das muss man erklären. Wir haben eben gelesen in Vers 17 der Offenbarung 1, Jesus sagt, ich habe den Schlüssel des Todes und des Totenreichs, den Schlüssel der Hölle. Und dort, das bedeutet im Grunde, Jesus ist derjenige, der entscheidet, wer in die Hölle kommt. Nicht der Teufel entscheidet das, Jesus. Am Ende der Offenbarung lesen wir sogar, dass Jesus sagt, werf den Teufel in diese Hölle. Und er schließt zu hinter ihm. Jesus hat den Schlüssel des Todes, aber er hat auch den Schlüssel Davids. Der Schlüssel Davids ist etwas anderes und dieser Begriff kommt aus dem Alten Testament, aus Jesaja 22, Vers 22. Dort steht eigentlich fast das Gleiche wie hier in Vers 7. Gott spricht über einen Hausverwalter und er sagt, ich werde diesem Hausverwalter den Schlüssel meines Hauses geben. Was er zuschließt, kann niemand aufschließen und umgekehrt. Und Jesus benutzt oder nimmt dieses Bild und projiziert es auf sich selber und sagt, ich bin der Hausverwalter meines Vaters. Ich bin der, der das Haus meines Vaters, der das Haus Gottes verwaltet. Ich habe den Schlüssel. Und ich entscheide, wer reinkommt und wer nicht. Das Haus des Vaters, das ist eine von Johannes sehr oft benutzte Metapher oder ein Bild für den Himmel. Das Haus des Vaters. Also Jesus ist heilig, er ist die Wahrheit und er hat den Schlüssel zum Himmel. Das ist die Grundlage. Und damals in Philadelphia gab es genau wie heute ganz viele Menschen, die sagten, es gibt viele Wege zu Glück und Erfüllung, ganz viele Wege. Ja, schon gar nicht ist Jesus der einzige Weg, wenn er überhaupt der Weg zu Glück und Erfüllung ist. Viele sagten auch, Jesus ist der falsche Weg. Wer auf Jesus vertraut, wer an Jesus glaubt, der ist ein Spinner. Und in Philadelphia konntest du wählen zwischen hunderten römischen Gottheiten, hunderten griechischen Gottheiten und heidnischen Gottheiten, also anderen, ganz viele Götter. Und du konntest wählen, welche du anbeten willst. Es gab ganz viele Wege, die dir versprachen, zu Glück, zu Erfüllung, zu Gott zu kommen. Und ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, dass wir heute in einer Zeit leben, in der es mindestens genauso viele Angebote gibt, die uns Glück versprechen oder Erfüllung, wenn nicht sogar mehr als jemals zuvor. Allein in München, einer Stadt, die Kulturzentrum ist, wir haben alle Religionen hier. Die großen bekannten Islam, Buddhismus, Hinduismus, wo du auch Millionen von Götter hast, das Judentum, auch in Bayern der strenge Katholizismus, der sehr auf die Traditionen setzt. Und neben diesen ganzen Religionen haben wir noch die Esoterik, die immer größer wird in Deutschland, der Glaube an oder die Verehrung von Engeln, der Glaube an irgendwelche magischen Kräfte in uns, die wir erwecken können, an Sternbilder, an irgendwelche Energiequellen und so weiter. Und neben diesen ganzen spirituellen Wegen, die alle Glück und Erfüllung, die sogar den Weg zu Gott oder zu einem spirituellen Wesen vorgeben, gibt es auch noch die ganzen Dinge, von denen wir eher nicht sagen, das wären irgendwelche Gottheiten. Es ist der materielle Reichtum, den ganz viele suchen. Es ist die Schönheit, der Erfolg, die Liebe, Sex, was auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Wege, die Erfüllung versprechen auf dieser Erde. Und wir dürfen entscheiden, wo suchen wir unsere Erfüllung. Ich möchte dich mal oder euch mal herausfordern, ganz privat jetzt auch zu überlegen, wie ist es aktuell in deinem Leben? Was sind so die Dinge, wo du Erfüllung suchst? Was sind die Dinge, wo du wirklich deine meiste Zeit, Energie, Kraft reinsteckst, was dir am allerwichtigsten ist? Was ist das? Es gibt viele, viele, viele Angebote. Aber wenn man es runterbricht, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber letztlich, alles sind menschliche Versuche, Glück zu finden, Erfüllung zu finden. Es sind alles Wege, wo Menschen sich anstrengen, um Schritt für Schritt erfüllt zu werden. Und Jesus sagt, auch eine steile These, kein Mensch wird es jemals schaffen. Kein Mensch schafft es von sich aus, wirklich erfüllt zu werden, irgendwie den Sinn des Lebens zu finden, wirkliches Glück und Frieden und Ruhe und Freude und wirklichen Spaß und alles, was man sich so sehnt, wonach man sich sehnt. Denn all das gibt es nur bei Gott. Das sagt die Bibel. All das gibt es nur bei Gott. Und das Problem ist, wie wir eingangs gesagt haben, Gott ist heilig, Jesus ist heilig, wir sind nicht heilig. Wir schaffen es nicht, von uns aus diesen Weg zu finden und diesen Weg zu Gott zu gehen. Und hier kommen wir wieder auf dieses Bild zurück. Jesus ist derjenige, der den Schlüssel hat zu diesem Haus. er hat den Schlüssel. Und er spricht zu seinen Jüngern in Johannes 14 genau über dieses Thema, was ist mit dem Weg zu Gott, zur wirklichen Erfüllung. Johannes 14, die Verse 2 bis 6, ich möchte uns das mal vorlesen. Jesus sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, dann werde ich auch wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, den kennt ihr ja bereits. Aber Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn den Weg dahin kennen? Jesus antwortete, ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, ins Haus meines Vaters, außer durch mich. Jesus hat den Schlüssel, nur er. Und es gibt keinen anderen Weg. Er ist auch der Weg zum Haus. Und ja, es gibt keine andere Möglichkeit, in dieses Haus Gottes zu kommen. Und wenn die Bibel sagt, oder das ist zumindest die These, wirkliche Erfüllung gibt es nur bei Gott. Keiner wird den Weg jemals dorthin finden. Das ist so die Grundlage. Und jetzt erst wendet sich Jesus an die Gemeinde direkt. Ja? Und wir lesen mal die Verse 7 bis 8 in der Offenbarung 3. Jesus spricht: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Und ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans, also Leute, die dich verfolgen, zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Und wir schauen uns jetzt diese Verse mal an mit der Frage im Hinterkopf, wenn nur Jesus der Weg ist, wenn nur er den Schlüssel hat, wie kommen wir denn dann dahin? Wem öffnet Jesus denn die Tür zum Himmel? Was sind die Kriterien, um in den Himmel zu kommen? Interessanterweise gibt es an die Gemeinde in Philadelphia überhaupt keine Kritik. Ihr kennt das von den anderen Predigten. Es gab immer Lob und es gab Kritik von Jesus. Hier nicht. Es gibt reines Lob. Und warum ist das so? Das ist so, weil die Gemeinde in Philadelphia, obwohl sie sehr klein und schwach war und verfolgt wurde, sich genau an diese Wahrheit festgeklammert hat. Nur Jesus ist der Weg. Es gibt keinen anderen Weg zu Glück und Erfüllung. Und das in einem Umfeld, wo hunderte verschiedene Wege angeboten wurden, hunderte verschiedene Gottheiten und wo die Christen sogar verfolgt wurden. Und Jesus sagt, du hast dich aber an meine Worte gerichtet, nach meinen Worten gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen erkannt, bekannt. Darum habe ich eine Tür für dich geöffnet. Darum habe ich dir die Tür zum Haus meines Vaters geöffnet. Diese Gemeinde, diese Christen, sagt Jesus, euch habe ich die Tür geöffnet. Ihr werdet einmal in den Himmel kommen. Und niemand wird diese Tür jemals zuschließen können. Scheinbar sind die Kriterien, wie man in den Himmel kommt, also nicht Erfolg oder Schönheit oder Macht oder Reichtum oder Glück auf dieser Erde. Nein, es ist sogar egal, wie erfolgreich du bist oder wie glücklich und wie toll, was für ein guter Mensch, wie viel du spendest und wie viele gute Taten du jeden Tag tust. Das ist für diese Sache ist es egal. Es ist nicht entscheidend, wie arm, wie reich, wie gesund, wie krank, wie jung oder wie alt du bist. Denn niemand, egal was er tut, wird jemals in diesen Himmel kommen. Es gibt nur einen Weg. Du brauchst Jesus. Er muss dir die Tür aufschließen. das ist das Kriterium, an dem sich alles entscheidet. Ob du Glück findest, ob du Erfüllung findest und ob du einmal ins Haus Gottes eintreten darfst. Glaubst du das? Glaubst du, dass nur Jesus der Weg dahin ist? Und lebst du auch danach? Die Gemeinde in Philadelphia war nicht perfekt. Das klingt vielleicht so, aber auch unter ihnen gab es Menschen wie uns, die gesündigt haben, die Fehler begangen haben, die sich falsch verhalten haben, die gescheitert sind. Aber die Gemeinde hat sich festgehalten an Jesus und hat gesagt, Jesus ist der Weg. Nur Jesus ist der Weg. Und dieser heilige, wahrhaftige Jesus sagt zu der Gemeinde, ich habe euch eine Tür geöffnet, ich werde euch in den Himmel bringen und niemand wird das jemals verhindern können. Die Christen in Philadelphia liebten Jesus. Und was das heißt, das sagt Jesus hier im Text, das sagt er auch in Johannes 14, wo ich eben daraus vorgelesen habe, da sagt er es in Vers 21 nochmal sehr deutlich zu seinen Jüngern. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Das sind die gleichen Worte wie, wer sich nach meinen Worten richtet. Ja, das ist die gleiche Bedeutung. Der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird auch von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm offenbaren. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Dieses mich ihm offenbaren, das bedeutet letztlich nichts anderes als, wer mich liebt, dem werde ich den Weg zum Haus meines Vaters zeigen. Ich werde mich ihm offenbaren und Jesus ist ja der Weg selbst. Er sagt, ich zeige mich. Und er öffnet jedem diese Tür, diesen Weg und diese Tür zum Himmel, der an ihn glaubt und sich nach seinen Worten richtet. Und wir müssen uns nichts vormachen, wir sind alle nicht perfekt. Jeder von uns führte einmal oder vielleicht führt manch einer noch immer ein Leben ohne Gott, ohne sich nach Gottes Worten zu richten, ohne nach seinem Willen zu fragen, ohne ihn zu ehren. Und selbst wenn du an Jesus glaubst, dann gab es einmal eine Zeit, in der du überhaupt nicht nach Gott gefragt hast. Wir waren Sünder durch und durch und wir sind immer noch Sünder, wir sündigen noch immer und wir haben keine Chance, zu Gott zu kommen. Aber das ist diese alles entscheidende und frohe Botschaft, die ganze Bibel hindurchzieht. Ja? Obwohl wir keine Chance haben, zu Gott zu kommen, in diesen Himmel, in die volle Erfüllung, und die Bibel sagt sogar, wir sind geschaffen, um dort zu sein. Wir sind dazu geschaffen, wir sind nur vollkommen erfüllt, wenn wir bei Gott sind. Und wir können das aber nicht. Aber so sehr liebte uns Gott, dass er seinen eigenen Sohn für uns hingab. Jesus ist auf die Erde gekommen, zu uns Menschen. Er ist Mensch geworden und er ist am Kreuz gestorben für die Schuld, die uns von Gott trennt, für unsere Unheiligkeit. Und er hat uns im Tausch dafür einfach seine Heiligkeit gegeben, seine Gerechtigkeit. Und durch das Kreuz können wir Vergebung unserer Sünden haben, können wir zu Gott kommen. Und jeder, der daran glaubt, der sein Leben darin ausrichtet, an diesem Kreuz, dem sagt Jesus, werde ich die Tür aufschließen. Und wem ich die Tür aufschließe, dem wird sie nie mehr zugeschlossen werden. In anderen Worten, in Matthäus 7, Vers 7, wer anklopft, dem wird auch aufgetan werden. Und das gilt jedem von uns. Glaub nur an Jesus Christus. Glaube an Jesus Christus und richte dich nach seinen Worten. Das ist das einzig Entscheidende, das Einzige, was wirklich zählt am Ende. Und vielleicht noch wichtig zu sagen, dabei geht es nicht um mechanischen Gehorsam. Das klingt manchmal so, wenn wir lesen, wer meine Gebote hat und sie hält, der liebt mich auch. Also wir müssen die Gebote ganz streng einhalten. Aber es geht nicht um einen ganz strengen Gehorsam, wie ihn viele, viele Schriftgelehrte damals hatten, die ganz streng die Gebote gehalten haben. Ja, Jesus sagt, ihr gebt sogar den zehnten Teil von den Kräutern, die ihr erntet. Aber es geht eigentlich um eure Herzenshaltung. Vertraut ihr auch darauf, dass die Worte Gottes, die Gebote, gut sind für euch? Dass Jesus die nur uns gibt, weil er uns liebt? Dass sie wirklich gut für uns sind? Vertraust du, dass nur Jesus der Weg ist? Wenn du das tust, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du aufgerufen, genau wie die Gemeinde in Philadelphia, das auch zu bezeugen. Und das ist nicht leicht, war es auch damals nicht, ist es heute immer noch nicht, Jesus Christus zu bezeugen. Die Gemeinde in Philadelphia, die Christen haben das getan, sogar unter stärkster Verfolgung, und ich glaube, das ist wirklich nicht leicht gewesen. Und Jesus lobt sie dafür und er sagt, das ist das Kriterium, selbst in dieser Verfolgung, glaubt ihr an mich, richtet euch nach meinen Worten und bekennt mich. Und deshalb, Vers 9, weil ihr mich bekennt, werde ich dafür sorgen, dass sogar eure schlimmsten Verfolger zu euch kommen und dass sie anerkennen, dass ich der Gott bin und dass ich euch liebe. Kann bedeuten, dass die schlimmsten Verfolger einige von ihnen zum Glauben finden an Jesus Christus. Wie Paulus, der die Christen verfolgt hat und Jesus sagt, ich zeige mich ihm, und Paulus wurde zum Apostel. Warum macht Jesus das? Weil die Gemeinde ihn bekennt. Und ich bin voller Hoffnung, dass wenn wir uns treu an Jesus halten, das ist das einzig Entscheidende, treu an Jesus halten, ihn bekennen, dann wird er auch hier in Grünwald, er wird in München, er wird in Deutschland viele, viele Menschen zum Glauben bringen. Er wird sich ihnen zeigen und sie werden erkennen, Jesus ist der einzige Weg. Und viele Menschen werden diese Botschaft annehmen, wie damals in Philadelphia. Und damit kommen wir zum letzten Teil des Briefes, die Verse 10 bis 13. Jesus spricht, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich auch zu dir halten. Selbst wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und so weiter, das lesen wir gleich nochmal. Im letzten Abschnitt dieses Briefes, und der Brief hat wirklich nicht so viel Inhalt, ja, wir haben Vers 7, wo Jesus sich vorstellt, Vers 8 und 9, wo er sagt, gut, dass ihr euch daran festhaltet, und dann kommt dieser letzte Teil, da bekräftigt Jesus die Aussage, dass niemand die Tür, die er aufschließt, die Tür zum Haus seines Vaters, dass niemand diese Tür zuschließen wird. Niemand hat die Macht, niemand anderes hat den Schlüssel. Und er verspricht seinen Nachfolgern, selbst in allergrößter Verfolgung, hier steht, selbst in der großen Zeit der Verführung und Versuchung, selbst wenn Probleme und Leid und Schwierigkeiten, Anfechtungen kommen, und sie werden kommen, dann dürfen wir wissen, dass Jesus an unserer Seite ist. Dass die Tür geöffnet ist und dass wir niemals mehr verloren gehen müssen. Es gibt viele verschiedene Ansichten darüber, was dieser Begriff, die große Zeit der Versuchung, bedeutet. Ja? Zum einen kann es sein, dass das bedeutet, dass am Ende der Welt nochmal der Teufel nochmal so ein letztes Aufbäumen hat, ja, nochmal total kräftig die Menschen in Versuchung und in Verführung bringt. Es kann aber auch einfach für die Zeit stehen, in der wir leben. Und wir leben in einer Zeit voller Verführung, Versuchung. und wo ganz viele Wege uns angeboten werden, die uns mehr Glück versprechen als Jesus. Vieles, was uns von diesem Weg von Jesus abbringen möchte, auch wenn man Christ ist, immer wieder muss man sich auf Jesus ausrichten, weil wir so leicht abdriften von diesem Weg. Und deswegen ist es auch so wichtig, immer wieder das Evangelium zu hören. Und Jesus sagt, selbst in der größten Versuchung, halte dich an dem fest, was du hast. Und die Gemeinde hatte nichts. Die hatte nur den Glauben an Jesus Christus. Und die wurden sogar dafür getötet. Und er sagt, haltet an dem einzigen fest, was ihr habt. Haltet euch fest an mir. Und lasst euch diesen Siegeskranz nicht nehmen. Egal von wem. Ich komme bald. Schon bald wird das Leid und diese Verfolgung, die Versuchung, all die Schwierigkeiten werden Vergangenheit sein. Und dann werdet ihr im Haus meines Vaters mit mir sein. Die Tür steht offen, niemand wird sie zuschließen. Und dann endet der Brief in Vers 12 und 13 oder vor allem Vers 12 mit einer wirklich wunderbaren Zusage. Wir erinnern uns an ganz den Anfang der Predigt. Ich habe euch erklärt, Philadelphia war eine Stadt, in der die wirklich immer wieder eingestürzt ist, die zerstört worden ist, die neu aufgebaut wurde, die einen neuen Namen bekommen hat. Und Jesus knüpft daran an und er sagt, wenn ihr standhaft bleibt, dann werde ich euch zu einem Pfeiler, einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und dieser Pfeiler wird niemals einstürzen. Nicht wie die vielen Tempel in Philadelphia, die immer wieder eingestürzt sind. Dieser Pfeiler, diese Säule wird niemals einstürzen. Sie wird für alle Zeit ihren Platz in der Nähe Gottes, bei Gott haben. Im Tempel Gottes, im Haus Gottes. Und ich werde meinen Namen, und das darf man jetzt alles nicht zu buchstäblich nehmen, wir werden keine Säule, glaube ich, aber Jesus sagt, ich werde auch meinen Namen auf euch schreiben. Und auch das ist eine Anspielung an Philadelphia, die immer wieder neue Namen bekommen hat. Jesus sagt, ich werde den Namen meines Gottes auf euch schreiben und meinen neuen Namen und den Namen der neuen Stadt Gottes, des neuen Jerusalems. Stadt, die neue Stadt des Kaisers wird auf euch stehen, die Stadt Gottes. Ihr werdet dazugehören. Und Jesus spricht hier von seinem Wiederkommen. Ja? Wir haben eben gehört, er ist auf die Erde gekommen, um uns den Weg zum Haus seines Vaters zu zeigen, durch sein Blut. Und er selbst ist jetzt gerade dort, hat er zu seinen Jüngern in Johannes 14 gesagt, und er bereitet diese Wohnungen vor. Jesus selbst richtet das Haus Gottes ein für seine Nachfolger. Und wenn Jesus das einrichtet, wird das ganz schön schön werden. Und er sagt, die Tür steht offen und ich werde wiederkommen und alle, die an mich glauben, werde ich zu mir holen in das Haus meines Vaters. Und ihr werdet in alle Ewigkeit mit mir dort sein. Wir kommen zum Ende. Und ich möchte eigentlich nur noch 4 Verse vorlesen aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 6. Dort spricht Jesus nochmal darüber an anderer Stelle, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Wenn du an Jesus glaubst, darfst du sicher sein, er wird den Glauben, den er dir geschenkt hat, durchtragen und zur Vollendung bringen und er wird dich festhalten, egal was kommt. Johannes 6, die Verse 37 bis 40. Jesus spricht, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemanden verloren gehen lasse, sondern dass ich sie alle an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Wenn das keine Zusage ist, an die es sich festzuhalten lohnt. Ich ermutige uns immer wieder, uns darauf zu konzentrieren. Das ist das Entscheidende im Leben. Das bedeutet nicht, dass alles andere schlecht ist, dass man sich nicht mehr um seine Familie kümmern soll oder was auch immer. Nein, aber das Wichtigste ist Jesus. Ist eine Kinderstundenantwort und sie gilt auch wirklich. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für diesen Brief an die Gemeinde in Philadelphia, der auch ein Brief an uns ist. Wir danken dir, dass du der heilige Gott bist, dass nichts Schlechtes bei dir ist und dass wir einmal bei dir sein dürfen, wo nichts Schlechtes ist. Wir danken dir, dass du die Wahrheit bist, dass dein Wort wahr ist und alles, was du sagst, was du uns zusagst, wir uns daran festklammern dürfen. Und wir danken dir, dass du den Schlüssel Davids hast, dass du uns sagst, wenn wir an dich glauben, wirst du uns die Tür öffnen und niemand und nichts wird sie zuschließen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns schenkst, dass wir uns immer wieder darauf verlassen und ausrichten können. Und dass wir davon verändert werden, dass wir merken, wenn du das Entscheidende in unserem Leben bist, die Priorität Nummer eins, der Mittelpunkt, wie man es auch immer aussprechen mag, dann leben wir so, wie wir leben sollen und wie du das dir gedacht hast. Und bitte hilf uns dabei. Bitte hilf uns, uns immer wieder auf dich auszurichten. Danke, dass du uns auch immer wieder vergibst, wenn wir fallen, wenn wir es nicht schaffen, wenn uns andere Dinge wichtiger werden, wenn wir irgendwelchen Lügen glauben. Du vergibst uns, du bist gnädig. Danke dafür. Amen.